fände ich keine eigenen Worte, kann nur wiederholen, was jener Größte in Wort und Ton gedichtet. Winterstürme wichen dem Wonnemond. Immer wieder klingt es in mir. Winterstürme wichen dem Wonnemond. Ich weiß wohl, positivere Geister als ich würden darüber lächeln. Sie in Peking, ich hier am Atlantischen Ozean und Wonnemond. Und es ist doch so, dieses Gefühl grenzenlosen Glücks, unendlicher Dankbarkeit. Hat ein Gott die Menschen erschaffen, wie seit viel hundert Jahren den Kindern gelehrt wird, so sei ihm Dank, dass er sie geschaffen. Haben seit Äonen unbewusst wollende Zellen im dunklen Triebe sich so gefügt, dass schließlich der Mensch erstand. So sei Dank jenen unendlich Kleinen, aus denen sie wurden. Mein Gottesgeschenk, mein Weltenwunder. Was liegt an Namen und Glauben? Empfindung ist alles, was wir wissen. Winterstürme wichen dem Wonnemond. Ende von Kapitel 64. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Familienfeier. Lausdirndl-Geschichten von Lena Christ. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Familienfeier von Lena Christ. So, jetzt ist ein Ende mit aller Lust. Der Ernst des Lebens ist da. Ich gehe jedenfalls jetzt bald ins Kloster. Oder ich heirate. Außer ich finde meinen Vater, wenn er noch lebt. Meine Mutter sagt zwar, dass er damals, wie der Dampfer Zimbria untergegangen ist, auch dabei war. Aber ich glaube es nicht mehr. Ich habe im Adressbuch seinen Namen gefunden. Wenn ich am Sonntag in die Vesper oder in die Kapuzinerpredigt gehen muss, dann suche ich ihn. Vielleicht ist er es. Vielleicht ist er auch recht reich. Dann wird es fein. Dann zeige ich es meinen Stiefbrüdern und dann lasse ich mich nicht mehr so prügeln daheim. Hoffentlich ist er es. Jetzt ist es so zum Verzweifeln. Nichts kann ich mehr recht machen. Als ob ich was dafür könnte, dass die Mutter erst 10 Jahre verheiratet ist. Hätte sie halt den anderen Vater geheiratet. Jetzt heißt es, ich habe sie blamiert. Ich hab doch gar nichts dabei gedacht und überhaupt's. Jeder Geburtstag, jeder Namenstag, jede heilige Zeit wird bei uns mit Chintaratta gefeiert. Und die längsten und die überspanntesten Gedichte müssen hergesagt werden und Geschenke muss man machen und 100 Mal am Tag muss man es hören. Heut an meinen Geburtstag, heut an meinen Namenstag, heut an unserem Hochzeitstag. Ja, der Hochzeitstag, der ist schuld an allem Unglück. Wie nur auch alles gerade so unglückselig auftrifft, dass ich am Hochzeitstag der Mutter auch meinen Geburtstag haben muss. Und noch dazu immer um 7 Jahre mehr. Also, am 1. Oktober hat die Mutter ihren 10. Hochzeitsjahrtag mit meinem Stiefvater gefeiert. Und ich bin an dem Tag 17 Jahre geworden. Und das war's. Ich richte alles wunderschön her. Girlanden, Lampions, Blumen, Transparent, Kuchen, Geschenke, alles aufs Feinste. Eine Musik wird bestellt. Die Stammgäste helfen auch noch dazu. Das Nebenzimmer schaut furchtbar fein aus. Und auf einem Brett brennen 10 Kerzen. Alles geht wie am Schnürl. Und ich sage mit feierlicher Stimme meinen selbstgemachten Vers. Das ist nämlich furchtbar schwer, das Vers machen. Und man braucht dazu viele Bücher. Aber er war sehr fein. Und ich habe damit angefangen. Der Ehestand? Ein Wehestand. Dies Sprichwort ist gar wohl bekannt. Allein ein jedes Sprichwort hinkt, und wem kein Eheglück gelingt, der frage, wenn sein Kreuz erträgt, ob nicht die eigene Schuld ihn schlägt. Bei euch, ihr Lieben, ist's nicht so. Ihr waret glücklich stets und froh. Ihr habt mit neu begrenztem Haare, nach wechselvollem 10. Jahre, den nie bereuten Bund erneut, drum danket Gott für alles heut. Nehmt das Erzeugnis meiner Hände, gering ist's nur, was ich euch spende. Ein Käpplein für Herrn Vaters Haupt,

Da sprach er zum Sohn, geh und verkauf die verschändete Axt und sieh zu, was du dafür kriegst. Das Übrige muss ich verdienen, um sie dem Nachbar zu bezahlen. Der Sohn nahm die Axt, trug sie in die Stadt zu einem Goldschmied, der probierte sie, legte sie auf die Waage und sprach, sie ist 400 Taler wert, so viel habe ich nicht bar. Der Schüler sprach, gebt mir, was ihr habt, das Übrige will ich euch borgen. Der Goldschmied gab ihm 300 Taler und blieb 100 schuldig. Darauf ging der Schüler heim und sprach, Vater, ich habe Geld, geht und fragt, was der Nachbar für die Axt haben will. Das weiß ich schon, antwortete der Alte, einen Taler 6 Groschen. So gebt ihm 2 Taler 12 Groschen, das ist das Doppelte und ist genug. Seht ihr, ich habe Geld im Überfluss, und gab dem Vater 100 Taler und sprach, es soll euch niemals fehlen, lebt nach eurer Behaglichkeit. Mein Gott, sprach der Alte, wie bist du zu dem Reichtum gekommen? Da erzählte er ihm, wie alles zugegangen wäre und wie ihm Vertrauen auf sein Glück einen so reichen Fang getan hätte. Mit dem übrigen Geld aber zog er wieder hin auf die hohe Schule und lernte weiter. Und weil er mit seinem Pflaster alle Wunden heilen konnte, war er der berühmteste Doktor auf der ganzen Welt. Ende von Geist im Glas von den Gebrüdern Grimm. Gelesen von Elli, Jänner 2011. Der Ausweis von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Ausweis von Kurt Tucholsky. Die Losung, Bursche! Hi gut Brandenburg alle Wege! Passiert! Wenn der Deutsche mal irgendwo hingehen muss, braucht er einen Ausweis. Es gibt in diesem Lande wahrscheinlich überhaupt kein Haus und keinen Raum, für die man nicht einen Ausweis brauchte. Der Vorgang ist immer derselbe. Den ahnungslosen Wanderer überfällt ein barscher Mann, knurrt ärgerlich, Ausweis, wirft die Leute ohne den Fetzen Papier wieder zurück und lässt die Leute mit dem Fetzen Papier ins gelobte Land. Wo bekommst du einen Ausweis her? Um einen Ausweis zu bekommen, manchmal heißt der Ausweis Pass oder Anmeldeschein oder Passierkarte oder Personalpapier, um einen Ausweis zu bekommen, musst du in Deutschland in ein Büro gehen. In dem Büro sitzt ein Mann, der frühstückt. Du klopfst vorsichtig an, gehst leise herein. Dass du dir nicht die Stiefel vor der Tür ausziehst, liegt nur daran, dass du noch nicht genügend Chinese bist. Siehst dich unendlich ehrfurchtsvoll im Heiligtum um und wagst endlich, den Mund aufzumachen. Guten Tag. Nichts. Der Beamte klappt seine Stulle auf. Käse! Mutter hätte auch... Der Beamte ist ärgerlich. Du sagst nichts. Eine dicke Fliege stößt sich den Kopf an der Fensterscheibe. Nach einer langen Weile bekommst du eine revolutionäre Wallung und machst... Gar nichts. Nach einer längeren Weile wendet der Käsemann den Kopf, sieht dich, der du ärgerlich hinter der Schranke aufgebaut stehst, vorwurfsvoll an und hebt den Kopf mit einem Geräusch, das ungefähr »He« heißen kann. Du sagst deinen Vers auf, du wolltest, sagen wir, nach Schlesien fahren und einen ausgestopften Bernhardiner mitnehmen und deine alte Tante, und du brauchst dazu eine Ausfuhrbewilligung und eine Einreiseerlaubnis und einen, Herrgott nicht nochmal, einen Ausweis. Die Tragödie beginnt. Der Käsemann macht dir so viel Schwierigkeiten, bis dir die Lust vergeht, in deinem ganzen Leben je noch einmal nach Oberschlesien zu fahren und bis deine alte Tante und der ausgestopfte Bernhardiner gänzlich von den Motten zerfressen sind. Du hattest dir das so einfach gedacht, aber der Mann belehrt dich eines Bessern. Ungeheurer Kummer türmt sich vor dir auf, denn welchen Zweck hätte sonst das Dasein des Mannes hinter der Schranke, wenn er dir keinen Kummer machen könnte? Nach unendlichem Gewürge bekommst du einen Ausweis. Spaß beiseite. Besonders seit dem Kriege ist über Deutschland eine Ausweisseuche hereingebrochen. Im Felde war es eine der leichteren Leutnantskrankheiten, die schwereren wurden mit Salvasan behandelt, für all und jede Tätigkeit des Muschkoten die Notwendigkeit eines Ausweises vorzuschreiben. Der Mann wollte aus der Kammer ein paar Hosen empfangen. Ausweis. Ein Unteroffizier wollte Krähen schießen. Ausweis. Ob man ohne Ausweis sterben durfte, stand dahin, aber sicherlich hat eine Tafel gefehlt. Das Betreten des Kriegsschauplatzes ohne Ausweis ist verboten. In den meisten Fällen wickelte sich im Felde die Sache so ab, dass man den verlangten Ausweis auf den Büros nach langem Hin und Her ziemlich anstandslos bekam, so dass es also eigentlich auf dasselbe herauskam, ob jedermann einen gewissen Waldsaum passierte oder ob alle Leute erst dem Schreiber das Leben sauer machten. Auf diese Weise wurde unendlich viel Papier verschmiert und Zeit vertan. Denn abgesehen von der Wichtigkeit, die jede deutsche Dienststelle aus sich zu machen gewohnt ist, abgesehen davon, dass ein großer Teil dieser Brillennation seinen Dienst nur im Zimmer zu leisten imstande ist, und wenn kein Dienst da ist, dann macht sie einen, abgesehen davon sind die preußischen Gehirne in der Tat so konstruiert, dass sie ohne umständliche Listen, Registraturapparate und den Ausweis nicht auskommen können. Wie bekannt, sehen englische Hauptbücher viel einfacher aus als deutsche, und das Geschäft geht drüben auch. Was den Leuten hier fehlt, ist der gesunde Menschenverstand. Dafür haben sie den Ausweis. Ein Teil des Kriegs- und zwangswirtschaftlichen Systems ist so eine Ausweisangelegenheit, und das Lustigste und Traurigste daran ist, dass die Behörden genau wissen, dass sie den Tintenkampf mit dem Leben immer verlieren, den praktischen Anforderungen des Tages doch nicht gerecht werden und dass ihnen letzten Endes alle Schieber durch die Lappen gehen. Wen trifft's denn? Den Dummen. Die Geschickten haben immer einen Ausweis. Woher? Sie haben ihn. Die Ausweiskrankheit sitzt diesem Volk tief in den Knochen. Hervorgerufen ist sie durch den unseligen Drang der Bürger, immer und überall Behörde zu spielen. Wenn sich 6 sonst gescheite und vernünftige Leute in Deutschland zusammentun und ein Amt aufmachen, dann Gnade Gott. Hermann Wagner hat das einmal schlagend dahin formuliert. Der Zweck unserer Innung war, mit gleichgestellten Behörden Kompetenzstreitigkeiten auszufechten, uns mit übergeordneten Behörden gutzustellen und den untergeordneten Behörden klarzumachen, dass sie untergeordnete Behörden waren. Viel mehr tut die Gesellschaft auch wirklich nicht, es sei denn, dass sie sich maßlos wichtig macht. Ein Mittel dazu ist der Ausweis. Die viel zitierte preußische Disziplin versagt nämlich immer dann, wenn kein Schutzmann da ist, der das Leben reglementiert. In meinem Leben habe ich nicht so zuchtlose Gesellen gesehen als die alten 12 Ende des Militärs, jene Unteroffiziere, die 8, 10, 12 Jahre lang die Segnungen der preußischen Geistigkeit am eigenen Leibe erfahren hatten. Die hätten doch nun innerlich diszipliniert sein sollen. Mahlzeit, sie waren täppisch wie die jungen Hunde, wenn sie ohne Verbotstafeln und ohne den Ausweis einherstolperten. Ohne Ausweis machte ihnen der ganze Weltkrieg keinen Spaß. Wir finden den Ausweis in tausenderlei Gestalt wieder. In 100 überflüssigen Ab- und Anmeldescheinen, in einem restlos albernen polizeilichen Meldesystem, das nur in diesem gottgesegneten Land blüht und das noch keinem Verbrecher geschadet, aber 1000 anständigen Bürgern eine Last gewesen ist. Wir finden ihn in sinnlosen Meldungen und Rapporten, die niemand liest und die nur dann wichtig werden, wenn sie nicht gemacht worden sind. Wir finden ihn in Listen und Protokollen, die jeder zu führen glaubt. Wir finden ihn in den läppischsten Formularen und Erlaubnisscheinen, die ausgestellt, ausgefüllt, unterschrieben, gestempelt und abgegeben werden müssen. Und dabei ersäuft das Land in Unordnung. Das ist keine parteipolitische Frage, die mit dem Ausweis. Wenn das einmal aus den deutschen Köpfen herausginge, dass jedes kleine Murksamt sich einbildet, der Mittelpunkt der Welt zu sein, und sich des Weitern einbildet, die Leute hätten alle nichts zu tun, als diese albernen Formalitäten zu erfüllen, wenn das einmal aus den Köpfen herausginge. Jeder, der dies hier liest, nickt vielleicht mit dem Kopf und lächelt und sagt, ja, recht hat er. Aber ob's deshalb einen Ausweis weniger geben wird? Jeder hält alle Ausweise für überflüssig, nur den seinen nicht. Und munter schmiert ein ganzes Volk, statt zu arbeiten, weiter Formulare. Und es soll mich gar nicht wundern, dass eines Tages, wenn Erich Ludendorff in den Himmel kommt, und wo käme er bei der anerkannt guten himmlischen Justiz wohl sonst hin, dass dem verdienten General ein dicker Wachtmeister mit ein paar kleinen Flügelchen auf dem Rücken entgegenschaukelt, sich gerade aufrichtet, die Knochen zusammenreißt und alleruntertänigst und gehorsamst meldet: Ich bitte um einen Ausweis. Peter Panther, Freiheit, 23.06.1920. Ende von Der Ausweis. Coagulum von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Coagulum von Gustav Meyrink. Hamilkar Baldrian, der einsame Sonderling, saß vor seinem Fenster und blickte durch die Scheiben in die herbstliche Dämmerung. Am Himmel standen dunkel geballt graublaue Wolken, die langsam ihre Umrisse veränderten, wie das Schattenspiel einer Riesenhand, die sich irgendwo in unsichtbarer Ferne träg bewegte. Über dem frostigen Dunst der Erde ein blindes, trauriges Abendrot. Dann sanken die Wolken, lagerten sich schwer im Westen, und durch den Nebel spähten die Sterne mit glitzernden Augen. Grübelnd erhob sich Baldrian und schritt auf und ab. Eine schwere Sache das, mit der Geisterbeschwörung. Aber hatte er nicht alles streng befolgt, was das große Grimoire des Honorius vorschrieb? Gefastet, gewacht, sich gesalbt und täglich das Seufzerlein der heiligen Veronika hergesagt? Nein, nein, es muß gelingen. Der Mensch ist auf Erden das Höchste und die Kraft der Hölle ihm untertan. Er ging wieder zum Fenster und wartete lange, bis die Hörner des Mondes, gelb und trüb, sich über die erstarrten Äste der Ulmen schoben. Dann zündete er vor Aufregung zitternd seinen alten Leuchter an, holte allerhand seltsame Dinge aus Schrank und Truhe, Zauberkreise, grünes Wachs, einen Stock mit Krone, trockene Kräuter, knüpfte alles in ein Bündel und stellte es sorgfältig auf den Tisch und begann, ein Gebet murmelnd, sich langsam auszuziehen, bis er ganz nackt war. Der flackernde Leuchter warf hämische Reflexe auf den verfallenen Greisenkörper mit der welken gelblichen Haut, die ölig glänzend sich über den spitzen Knien, Lenden und Schulterknochen spannte. Der kahle Schädel nickte über der eingesunkenen Brust, und sein kugelförmiger, grausiger Schatten fuhr an der kalkweißen Wand unschlüssig umher, als ob er etwas suchen wolle in qualvoller Ungewissheit. Fröstelnd ging der Alte zum Ofen, hob einen glasierten, tönernen Topf herab und löste die raschelnde Hülle, die ihn verschloss. Eine fettige, übel riechende Masse war darin. Heute, gerade vor einem Jahr, hatte er sie zusammengeschmolzen. Mandragora-Wurzel, Bilsenkraut, Wachs und Spermaceti. Und, er schüttelte sich vor Ekel, eine zu Brei zerkochte Kinderleiche. Die Totenfrau hatte sie ihm verkauft. Zögernd grub er seine Finger in das Fett, schmierte es sich auf den Leib, verrieb es in die Kniekehlen und Achselhöhlen, dann wischte er seine Hände auf der Brust ab und zog ein altes, vergilbtes Hemd an, das Erbhemd, das man zum Zaubern braucht, und seine Kleider darüber. Die Stunde war da. Ein Stoßgebet und das Bündel mit den Geräten her, nur nichts vergessen, sonst hat der Böse die Macht, den Schatz noch im letzten Augenblick zu verwandeln, wenn Tageslicht darauf fällt. Oh, solche Fälle sind schon da gewesen. Halt, die Kupferplatte, Kohlenbecken und Zunder zum Anglimmen. Mit unsichern Schritten tappt Baldrian die Treppe hinab. Das Haus war in früheren Zeiten ein Kloster gewesen. Jetzt wohnte er ganz allein darin, und das Waschweib aus der Nachbarschaft brachte ihm tagsüber, was er brauchte. Kreischen und Dröhnen einer schweren Eisentüre und ein verfallener Raum öffnete sich. Kellergeruch und dicke Spinnweben überall, Schutt in den Ecken und Scherben schimmeliger Blumentöpfe. Ein paar Handvoll Erde in die Mitte des Raumes getragen. So, denn die Füße des Exorzisten müssen auf der Erde stehen. Eine alte Kiste zum Sitzen, den Pergamentkreis ausgebreitet. mit dem Namen Tetragrammaton nach Norden, sonst kann das größte Unglück geschehen. Jetzt den Zunder und die Kohlen angezündet. Was war das? Das Pfeifen der Ratten, nicht sonst. Kräuter und die Glut, Ginster, Nachtschatten, Stechapfel, wie das prasselt und qualmt. Der Alte löscht die Laterne aus, beugt sich über die Pfanne und atmet den giftigen Rauch ein. Er kann sich kaum aufrecht halten, so betäubt es ihn. Und das schreckliche Sausen in den Ohren. Mit dem schwarzen Stock berührt er die Wachshäufchen, die auf der Kupferplatte langsam zerschmelzen, und murmelt mit letzter Kraft und stockender Stimme die Beschwörungsformel des Grimoires. Rechte Himmelsbrot und Speise der Engel, Schrecken der Teufel bis, ob ich gleich voll sündigen Unflats, diese reißenden Wölfe und stinkenden Höllenböcke zu bezwingen gewürdigt werde, harnisch zaudert ihr länger vergebens. Ei Maimon Astaroth, diesen Schatz nicht mehr länger zu verwehren, Astaroth, beschwöre, eje, eschere eje. Er muß sich niedersetzen. Todesangst befällt ihn. Die drosselnde, unbestimmte Furcht dringt durch den Boden und die Mauerritzen, senkt sich von der Decke herab. Das grauenhafte Entsetzen, das das Nahesein der hasserfüllten Bewohner der Finsternis ankündigt. Es pfeifen die Ratten. Nein, nein, nicht die Ratten. Ein gellendes Pfeifen, das den Kopf zersprengt. Das Sausen. Es ist das Blut in den Adern, das Sausen von Flügeln, die Kohlen verglimmen. Da, ha, Schatten an der Wand. Der Alte stiert mit gläsernen Augen hin. Moderflecken sind es und abgeschuppter Bewurf. Sie bewegen sich, sie bewegen sich. Ein Knochenschädel mit Zähnen, Hörner und leere schwarze Augenhöhlen. Skelettarme schieben sich langsam, geräuschlos nach. Ein Ungeheuer wächst aus der Wand, in hockender Stellung, und erfüllt das Gewölbe. Das Gerippe einer riesigen Kröte mit dem Schädel eines Stieres. Die gebleichten Knochen heben sich fast grell aus der Dunkelheit ab. Der höllische Astaroth. Der Alte hat sich aus dem Zauberkreis in einen Winkel geflüchtet, und presst sich bebend an die kalte Mauer. Er kann das rettende Bannwort nicht sagen. Die schwarzen, grässlichen Augenhöhlen verfolgen ihn und starren auf seinen Mund. Sie haben ihm die Zunge gelähmt. Er kann nur noch röcheln in furchtbarer Angst. Langsam, stetig, kriecht das Gespenst auf ihn zu. Er glaubt, das Schlürfen der Rippen auf den Steinen zu hören. Und hebt tastend die Krötenhand nach ihm. An den Knochenfingern klirren silberne Ringe mit glanzlosen, verstaubten Topasen. Vermoderte Schwimmhäute verbinden lose die Glieder und strömen einen entsetzlichen Geruch aus nach verwestem Fleisch. Jetzt fasst es ihn an. Eisige Kälte steigt ihm ins Herz. Er will... Da schwinden die Sinne und er fällt vornüber aufs Gesicht. Die Kohlen sind erloschen, narkotischer Rauch hängt in der Luft und ballt sich längs der Decke. Durch das vergitterte, winzige Kellerfenster wirft das Mondlicht gelbe, schräge Strahlen in den Winkel, wo der Alte bewusstlos liegt. Baldrian träumt, dass er fliege. Sturmwind peitscht ihm den Leib. Ein schwarzer Bock rast vor ihm durch die Luft. Er fühlt die zottigen Läufe dicht vor seinen Augen und die tollen Hufe schlagen ihm fast ins Gesicht. Unter ihm die Erde. Weit, weit. Dann fällt er, wie durch einen schwarzsamtnen Trichter, immer tiefer und schwebt über einer Landschaft. Er kennt sie gut. Dort der moosbewachsene Grabstein, auf dem Erdbuckel der kahle Ahorn mit den entblätterten Ästen, die sich wie fleischlose Arme zum Himmel krampfen. herbstlicher Reif auf dem nächtlichen Sumpfgras. Das Moorwasser steht seicht im Boden und schimmert durch den Nebel wie ein großes, erblindetes Auge. Sind das nicht Gestalten in dunklen Hüllen, die dort im Schatten des Grabsteines sich sammeln mit blitzenden Waffen und metallfunkelnden Knöpfen und Spangen? Sie lagern sich im Halbkreis zu einer gespenstischen Beratung. Des alten Seele durchzuckt ein Gedanke. Der Schatz! Die Schemen der Toten sind's, die einen vergrabenen Schatz hüten, und sein Herz stockt vor Habgier. Er späht hinab von seiner Höhe. Immer näher rückt die Erde. Jetzt klammert er sich an den Zweig des Ahorns an. Leise, leise. Da, ein dürrer Ast biegt sich und ächzt. Die Toten schauen zu ihm empor. Er kann sich nicht mehr halten und fällt mitten unter sie. Sein Kopf schlägt hart auf den Grabstein. Er erwacht und sieht die Moderflecken an der Wand. Keuchend taumelt er zur Türe, die Treppe hinauf mit brechenden Knien. Er wirft sich auf das Bett. Seine zahnlosen Kiefer schlottern vor Furcht und Kälte. Die rote, filzige Decke legt sich um ihn, raubt ihm den Atem, bedeckt ihm Mund und Augen. Er will sich umdrehen und kann nicht. Auf seiner Brust hockt ein wolliges, scheußliches Tier, die Fledermaus des Fieberschlafes, mit riesigen, purpurnen Flügeln, und hält ihn mit ihrer Last unwiderstehlich in die dumpfigen, schmutzigen Polster gepresst. Den ganzen langen Winter lag der Greis an den Folgen dieser Nacht danieder. Langsam ging es mit ihm zu Ende. Er sah von seiner Lagerstätte zu dem kleinen Fenster hinüber, wenn die Schneeflocken im Sturm vorüberflogen und ungeduldige Tänze aufführten, oder empor zur weißen Zimmerdecke, auf der ein paar Fliegen ihre planlose Wanderung hielten. Und wenn von dem alten Kachelofen her es gar so gut nach verbrannten Wacholderbeeren roch, krech, krech, was er da husten musste, da malte er sich aus, wie er im Frühjahr draußen beim Heidegrab den Schatz heben werde, von dem er geträumt, und er fürchtete nur, dass sich das Geld vielleicht noch verwandeln könne, denn so ganz in der Ordnung war die Beschwörung des Astaroth ja nicht gewesen. Einen genauen Plan hatte er auf einem abgerissenen Buchdeckel gezeichnet. Den einsamen Ahornbaum, den kleinen Moorweiher und hier, ein Kreuz, den Schatz, ganz in der Nähe des verwitterten Grabsteines, den jedes Kind kennt. Der Buchdeckel lag auf dem Bürgermeisteramt und Hamilkar Baldrian auf dem Friedhof draußen. Einen Millionenschatz hat der Alte entdeckt. Er war nur zu schwer gewesen, dass er ihn hätte ausgraben können, lief das Gerücht durch das Städtchen, und man beneidete seinen Neffen, den Erben, einen Schriftsteller. Die Grabungen begannen. Die Stelle war im Plan so deutlich bezeichnet. Einen Spatenstich nur. Da, da! Hurra, hurra, hurra! Eine eiserne, rostbedeckte Kassette! Im Triumph wurde sie auf die Amtsstube getragen. Berichte gingen in die Hauptstadt, der Erbe sei von dem Funde zu verständigen, eine Kommission an Ort und Stelle zu entsenden und so weiter und so weiter. Der kleine Bahnhof wimmelte von Menschen, Beamten in Uniform, Reportern, Detektiven, Amateurfotografen, ja sogar der Herr Landesmuseumsdirektor war angekommen, um den interessanten Flecken Erde zu besichtigen. Alles zog hinaus auf die Heide und glotzte stundenlang in das frisch gegrabene Loch, vor dem der Flurschütze Wache hielt. Das saftige Moorgras war zertreten von den vielen gekerbten Gummischuhen, aber die hellgrünen Weihersträucher in ihrem jugendlichen Frühlingsschmuck blinzelten einander mit den seidenen Weidenkätzchen lustig an, und wenn ein Windstoß kam, krümmten sie sich in plötzlich ausbrechendem, stummen Gelächter, dass ihre Häupter die Wasserfläche berührten. Warum wohl? Auch die Krötenkönigin, die Dicke mit der rotgetupften Weste, die in ihrer Veranda aus Ranunculus und Pfeilkraut die süße Maienluft genoss und doch sonst immer so würdevoll tat, weil sie 100.003 Jahre alt war, hatte heute wahre Anfälle von Lachkrämpfen. Sie riss das Maul auf, dass ihre Augen ganz verschwanden, und schlenkerte wie besessen die linke Hand in die Luft. Fast wäre ihr dabei ein silberner Topazring vom Finger gefallen. Unterdessen war vor der Kommission die gefundene Kassette geöffnet worden. Ein fauler Geruch entströmte ihr, so daß im ersten Augenblick alles zurückprallte. Seltsamer Inhalt. Eine elastische Masse, in allen Farben spielend, zäh und von glänzender Oberfläche. Es wurde hin und her geraten und der Kopf geschüttelt. »Ein alchemistisches Präparat, offenbar«, sagte endlich der Herr Landesmuseumsdirektor. »Alchemistisch, alchemistisch«, lief es von Mund zu Mund. »Alchemistisch? Wie schreibt man das? Mit 2 L?« drängte sich ein Zeitungsmensch vor. »Neppig, ein Düngermittel«, murmelte ein anderer vor sich hin. Die Kassette wurde wieder verschlossen und an das Wissenschaftliche Institut für Chemie und Physik mit dem Ersuchen um ein allgemeinverständliches Gutachten gesandt. Alle weiteren Nachgrabungen in der Moorheide blieben erfolglos. Auch die verwitterte Grabschrift auf dem Stein gab keinen Aufschluss. Teutobold Mucker, aller deutscher Kunstkritiker, darunter eingemeißelt 2 gekreuzte Fußtritte, die sich wahrscheinlich auf irgendein verschleiertes Ereignis im Leben des Verblichenen bezogen. Offenbar war der Mann eine neue Art Heldentod gestorben. Die geringen Mittel des erbenden Schriftstellers waren durch die Kosten gänzlich zusammengeschmolzen, und den Rest gab ihm das wissenschaftliche Gutachten, das nach 3 Monaten eintraf. Zuerst einige Seiten hindurch die unternommenen vergeblichen Versuche angeführt, dann die Eigenschaften der rätselhaften Materie aufgezählt und zum Schluss das Resultat, dass die Masse in keiner Hinsicht in die Zahl der bisher bekannten Stoffe eingereiht werden könne. Also wertlos, die Kassette keinen Heller wert. Am selben Abend noch setzte der Herbergswirt den armen Schriftsteller vor die Tür. Die Schatzaffäre schien abgetan. Doch noch eine ganz kleine Aufregung sollte dem Städtchen blühen. Am nächsten Morgen rannte der Dichter, ohne Hut, mit wallenden Locken durch die Straßen zum Magistrat. »Ich weiß es«, schrie er immerfort, »ich weiß es«. Man umringte ihn. »Was wissen Sie?« »Ich habe heute auf dem Moor übernachtet«, keuchte der Dichter atemlos. »Übernachtet? Huch! Da ist mir ein Geist erschienen und hat mir gesagt, was es ist. Früher, huch, sind dort draußen so viele geheime Versammlungen abgehalten worden. Huch, und da, huch. Zum Teufel, was ist's also mit der Materie?« rief einer. Der Dichter fuhr fort. »Spezifisches Gewicht 23, glänzende Außenseite, zweifarbig, in allen kleinsten Teilen gebrochen und dabei zusammenklebend wie Pech. Ungemein dehnbar. Penetranter...« Die Menge wurde ungeduldig, aber das stand ja doch schon alles in der wissenschaftlichen Analyse. »Also, der Geist sagte mir, es sei ein fossiles Gutachten, wie künftighin die Dichtkunst zu handhaben sei, abgegeben von den deutschtuenden Frömmlern und Revolverjournalisten. Und ich habe gleich an ein Bankhaus geschrieben, um dieses Kuriosum zu Geld zu machen.« Da schwiegen sie, griffen ihn und sahen, dass er irre redete. Wer weiß, ob der Ärmste nicht mit der Zeit wieder vernünftig geworden wäre. Als aber die Antwort auf seinen Brief kam: »Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, questionierten Artikel weder lombardieren noch per Kontant akquirieren zu können, da wir kein Wertobjekt in demselben, auch wenn er nicht fossil und koaguliert wäre, zu erblicken vermögen. Wollen Sie sich immerhin an ein Haus zur Verwertung von Abfallstoffen wenden. Hochachtend, Bankhaus ABC Wucherstein Nachfolger.« Da schnitt er sich die Kehle durch. Jetzt ruht er neben seinem Onkel Hamilkar Baldrian. Ende von Coagulum von Gustav Meyrink. gelesen von Hokus Pokus. Ohrensausen von Gustav Meyrink, gelesen für LibriVox.org. Auf der Kleinseite steht ein altes Haus, in dem nur unzufriedene Leute wohnen. Jeden, der es betritt, befällt ein quälendes Missbehagen. Ein düsteres Ding, das bis an den Bauch in der Erde steckt. Im Keller liegt eine eiserne Platte. Wer sie hebt, der sieht einen schwarzen, engen Schacht mit schlüpfrigen Wänden, die kalt hinunter in die Erde zeigen. Viele schon hatten an einem Strick Fackeln hinabgelassen, tief in die Dunkelheit hinunter, und das Licht war immer schwächer und schwelender geworden. Dann erlosch es. Die Leute sagten, es ist keine Luft mehr. So weiß keiner, wohin der Schacht führt. Wer aber helle Augen hat, der sieht ohne Licht, auch in der Finsternis, wenn die anderen schlafen. Wenn die Menschen der Nacht erliegen und das Bewusstsein schwindet, so verlässt die Gierseele das Herzpendel. Grünlich im Schimmer, mit lockeren Formen und hässlich, denn es ist keine Liebe in den Herzen der Menschen. Die Menschen sind ermattet vom Tagewerk, das sie Pflicht nennen, und suchen frische Kraft im Schlaf, um ihren Brüdern das Glück zu stören, um neuen Mord zu sinnen im nächsten Sonnenschein. Und schlafen und schnarchen. Dann huschen die Gierschatten durch die Fugen in Türen und Wänden ins Freie, in die horchende Nacht, und die schlafenden Tiere winseln und schrecken, wenn sie ihre Henker wittern. Sie huschen und schleichen in das alte düstere Haus, in den modrigen Keller zur eisernen Platte. Das Eisen wiegt nicht, wenn es die Hände der Seelen berühren. Der Schacht weitet sich, tief unten. Dort sammeln sich die Schemen. Sie grüßen sich nicht und fragen nicht. Es ist nichts, was einer vom anderen wissen wollte. Mitten im Raume dreht sich schwirrend, in rasender Schnelle, eine graue, steinerne Scheibe. Die hat der Böse gehärtet, im Feuer des Hasses vor Jahrtausenden, lang ehe Prag entstand. An den sausenden Kanten schleifen die Phantome die gierigen Krallen scharf, die sich der Tagmensch stumpf gekratzt. Die Funken stieben von den Onyxkrallen der Wollust, von den stählernen Haken der Habgier. Alle werden wieder messerscharf, denn der Böse braucht immer neue Wunden. Wenn der Mensch im Schlafe die Finger strecken will, muss sein Schemen in den Körper zurück. Die Krallen sollen krumm bleiben, dass sich die Hände nicht falten können zum Gebet. Der Schleifstein des Satans schwirrt weiter, unablässig, Tag und Nacht, bis die Zeit stillsteht und der Raum zerbricht. Wer die Ohren verstopft, der kann ihn sausen hören, im Inneren. Ende von Ohrensausen. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Dennis Treder. Die Ringparabel aus Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Yazar. Die Ringparabel von Gotthold Ephraim Lessing. Vor grauen Jahren lebte ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, der 100 schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann im Osten darum nie vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause zu erhalten. Nämlich so. Er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei. Und stets der Liebste, ohne Ansehen der Geburt, in Kraft allein des Rings, das Haupt der Fürst des Hauses werde. Versteh mich, Sultan. Ich verstehe dich. Weiter. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn. Auf einen Vater endlich von drei Söhnen, die alle drei ihm gleich gehorsam waren, die alle drei erfolglich gleich zu lieben, sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der dritte, so wie jeder sich mit ihm allein befand und sein ergießend Herz die anderen zwei nicht teilten, würdiger des Ringes.

Und wenn es sich dann der Steinekräfte bei euren Kindeskindern äußern, so lade ich über 1000 Jahre sie wiederum von diesem Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen, geht. So sagt der bescheidene Richter. Gott, Gott, Saladin, wenn du dich fühltest, dieser weisere, versprochene Mann zu sein. Ich? Ich nichts? Oh Gott, was ist dir, Sultan? Nathan, lieber Nathan, die 1000 Jahre deines Richters sind noch nicht um. Sein Richterstuhl ist nicht der meine. Geh, geh, aber sei mein Freund. Ende von Der Ringparabel aus Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise, aufgenommen von Yasar. Zehn Gebote von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Knubbel. Kurt Tucholsky, Zehn Gebote. Vor mir liegt ein kleines Bändchen, das im Buchhandel ganz vergriffen ist. Es ist nur wenige Seiten stark. Das kleine Druckbild ist auf jeder Seite mit einem kräftigen roten Rand umgeben. Die Blätter sind einseitig bedruckt. Und es ist wahrscheinlich von Schleiermacher. Bekanntlich fängt die Weltgeschichte immer 10 Jahre vor der Geburt eines jeden Menschen an. Was vorher liegt, lernt er zwar in der Schule, aber es ist ihm gleichgültig. Aber das hat jeder empfunden. Den Knack, den es zwischen seiner Generation und der seiner Eltern gegeben hat. Den Fortschritt. Die aufbegehrende Opposition, die da sagte, Achtung, jetzt kommen wir. Das Spiel ist alt und immer neu, und weil es manchmal gut tut, sich zu überlegen, wie so sehr recht jener Ben Akiba hatte und wie das mit dem Fortschritt so seine eigene Bewandtnis hat, hört zu. Im Athenäum, jener Zeitschrift, die die beiden Schlegel begründet hatten, erschienen zwischen 1796 und 1798, anonyme Fragmente, die zum Teil von den Schlegels, zum Teil von Schleiermacher stammten. Dilthey hat in seinem Werk Leben Schleiermachers untersucht, wem die einzelnen Fragmente zuzuschreiben wären und hat herausgefunden, welchen Anteil Schleiermacher an diesen Dingen hat. Nun findet sich im Anhang zu dem Werk Diltheys etwas so Wunderschönes, dass es einem jetzt eingegangenen Verlag, Ernst Frenzdorf zu Berlin, nur allzu richtig dünkte, diese Idee zu einem Katechismus der Vernunft für edle Frauen abzudrucken. Das Büchelchen war bald vergriffen und ist seitdem nicht mehr neu aufgelegt worden. Kannte Schleiermacher Ibsen? Kannte er Weineken? Ich glaube nicht. Wusste er etwas von den Menschenrechten der Frau? Wer hatte ihm das gesagt? Schmachtete die Frau damals nicht noch in den Eisenketten der Tradition, die ihr den Eintritt in das Leben verwehrte? Unsere Modernen behaupten es. Mag sein, dass die unbarmherzige Wirtschaft die Frauen noch nicht in das hinausjagte, was man heute euphemistisch Leben zu nennen beliebt. Sicherlich aber hat schon Schleiermacher eines gewusst. Die Frau ist ein Mensch mit vollem Rechte, aber sie ist kein Mann. Sie hat Rechte, aber ihre eigenen. Und weil das so gar nicht pastoral ist, was er da sagt, so gar nicht eingedämmt und eingeengt, sondern frei und offen, und weil es auch heute noch am Platze ist, Fundamentalwahrheiten zu hören. Deswegen sollen diese 10 Gebote hier stehen. Erstens, du sollst keinen Geliebten haben neben ihm, aber du sollst Freundin sein können, ohne in das Kolorit der Liebe zu spielen und zu kokettieren oder anzubeten. Zweitens, du sollst dir kein Ideal machen, weder eines Engels im Himmel, noch eines Helden aus einem Gedicht oder Roman, noch eines selbstgeträumten oder fantasierten, sondern du sollst einen Mann lieben, wie er ist. Denn sie, die Natur, deine Herrin, ist eine strenge Gottheit, welche die Schwärmerei der Mädchen heimsucht, an den Frauen bis ins 3. und 4. Zeitalter ihrer Gefühle. Drittens, du sollst von den Heiligtümern der Liebe auch nicht das Kleinste missbrauchen, denn die wird ihr zartes Gefühl verlieren, die ihre Gunst entweiht und sich hingibt für Geschenke und Gaben, oder um nur in Ruhe und Frieden Mutter zu werden. Viertens, merke auf den Sabbat deines Herzens, dass du ihn feierst, und wenn sie dich halten, so mach dich frei, oder gehe zugrunde. Fünftens, ehre die Eigentümlichkeit und die Willkür deiner Kinder, auf dass es ihnen wohlgehe und sie kräftig leben auf Erden. Sechstens, du sollst nicht absichtlich lebendig machen. 7. Du sollst keine Ehe schließen, die gebrochen werden müsste. 8. Du sollst nicht geliebt sein wollen, wo du nicht liebst. 9. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen für die Männer, du sollst ihre Barbarei nicht beschönigen mit Worten und Werken. 10. Lass dich gelüsten nach der Männer Bildung, Kunst, Weisheit und Ehre, denn sie, die Natur, deine Herrin, ist eine strenge Gottheit. O Hysterie, o Hedda, und das um 1797. Ich glaube aber, dass das 4. Gebot Schleiermachers die knappste und härteste Formulierung dessen darstellt, um das ganze Literaturen gerungen haben, die Liebe. Ende von 10 Gebote von Kurt Tucholsky. Der Meisterdieb von den Gebrüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Langer. Der Meisterdieb von den Gebrüdern Grimm. Eines Tages saß vor einem ärmlichen Hause ein alter Mann mit seiner Frau und wollten von der Arbeit ein wenig ausruhen. Da kam auf einmal ein prächtiger, mit 4 Rappen bespannter Wagen herbeigefahren, aus dem ein reich gekleideter Herr stieg. Der Bauer stand auf, trat zu dem Herrn und fragte, was sein Verlangen wäre und worin er ihm dienen könnte. Der Fremde reichte dem Alten die Hand und sagte, »Ich wünsche nichts, als einmal ein ländliches Gericht zu genießen. Bereitet mir Kartoffel, wie ihr sie zu essen pflegt. Damit will ich mich zu eurem Tisch setzen und sie mit Freude verzehren.« Der Bauer lächelte und sagte, »Ihr seid ein Graf oder Fürst oder gar ein Herzog. Vornehme Herren haben manchmal solch ein Gelüsten. Euer Wunsch soll aber erfüllt werden.« Die Frau ging in die Küche, und sie fing an, Kartoffeln zu waschen und zu reiben, und wollte Klöße daraus bereiten, wie sie die Bauern essen. Während sie bei der Arbeit stand, sagte der Bauer zu dem Fremden, »Kommt einstweilen mit mir in meinen Hausgarten, wo ich noch etwas zu schaffen habe.« In dem Garten hatte er Löcher gegraben und wollte jetzt Bäume einsetzen. »Habt ihr keine Kinder?« fragte der Fremde, »die euch bei der Arbeit behilflich sein könnten?« »Nein«, antwortete der Bauer, »ich habe freilich einen Sohn gehabt«, setzte er hinzu, »aber der ist schon seit langer Zeit in die weite Welt gegangen. Es war ein ungeratener Junge, klug und verschlagen, aber er wollte nichts lernen und machte lauter böse Streiche. Zuletzt lief er mir fort, und seitdem habe ich nichts von ihm gehört.« Der Alte nahm ein Bäumchen, setzte es in ein Loch und stieß einen Pfahl daneben, und als er Erde hineingeschaufelt und sie festgestampft hatte, band er den Stamm unten, oben und in der Mitte mit einem Strohseil fest an den Pfahl. »Aber sagt mir«, sprach der Herr, »warum bindet ihr den krummen, knorrichten Baum, der dort in der Ecke, fast bis auf den Boden gebückt liegt, nicht auch an einen Pfahl wie diesen, damit er strack wächst?« Der Alte lächelte und sagte, »Herr, ihr redet, wie ihr's versteht. Man sieht wohl, dass ihr euch mit der Gärtnerei nicht abgegeben habt. Der Baum dort ist alt und verknorzt. Den kann niemand mehr gerad machen. Bäume muss man ziehen, solange sie jung sind.« »Es ist wie bei eurem Sohn«, sagte der Fremde. »Hättet ihr den gezogen, wie er noch jung war, so wäre er nicht fortgelaufen. Jetzt wird er auch hart und knorzig geworden sein.« »Freilich«, antwortete der Alte, »es ist schon lange, seit er fortgegangen ist. Er wird sich verändert haben.« »Würdet ihr ihn noch erkennen, wenn er vor euch trete?« fragte der Fremde. »Am Gesicht schwerlich«, antwortete der Bauer, »aber er hat ein Zeichen an sich. ein Muttermal auf der Schulter, das wie eine Bohne aussieht. Als er dies gesagt hatte, zog der Fremde den Rock aus, entblößte seine Schulter und zeigte dem Bauer die Bohne. »Herrgott«, rief der Alte, »du bist wahrhaftig mein Sohn«, die Liebe zu seinem Kind regte in seinem Herzen. »Aber«, setzte er hinzu, »wie kannst du mein Sohn sein? Du bist ein großer Herr geworden und lebst in Reichtum und Überfluss. Auf welchem Weg bist du dazu gelangt?« »Ach, Vater«, erwiderte der Sohn, »der junge Baum war an keinen Pfahl gebunden und ist krumm gewachsen. Jetzt ist er zu alt, er wird nicht wieder gerad. Wie ich das alles erworben habe, ich bin ein Dieb geworden. Aber erschreckt euch nicht, ich bin ein Meisterdieb. Für mich gibt es weder Schloss noch Riegel. Wonach mich gelüstet, das ist mein. Glaubt nicht, dass ich stehle wie ein gemeiner Dieb. Ich nehme nur vom Überfluss der Reichen. Arme Leute sind sicher, ich gebe ihnen lieber, als dass ich ihnen etwas nehme. So auch, was ich ohne Mühe, List und Gewandtheit haben kann, das rühre ich nicht an.« »Ach, mein Sohn«, sagte der Vater, »es gefällt mir doch nicht. Ein Dieb bleibt ein Dieb. Ich sage dir, es nimmt kein gutes Ende.« Er führte ihn zu der Mutter, und als sie hörte, dass es ihr Sohn war, weinte sie vor Freude. Als er ihr aber sagte, dass er ein Meisterdieb geworden wäre, so flossen ihr zwei Ströme über das Gesicht. Endlich sagte sie, »wenn er auch ein Dieb geworden ist, so ist er doch mein Sohn, und meine Augen haben ihn noch einmal gesehen.« Sie setzten sich an den Tisch, und er aß mit seinen Eltern wieder einmal die schlechte Kost, die er lange nicht gegessen hatte. Der Vater sprach, »wenn unser Herr, der Graf drüben im Schlosse, erfährt, wer du bist und was du treibst, so nimmt er dich nicht auf die Arme und wiegt dich darin, wie er tat, als er dich am Taufstein hielt, sondern er lässt dich am Galgenstrick schaukeln. Seid ohne Sorge, mein Vater, er wird mir nichts tun, denn ich verstehe mein Handwerk. Ich will heute noch selbst zu ihm gehen.« Als die Abendzeit sich näherte, setzte sich der Meisterdieb in seinen Wagen und fuhr nach dem Schloss. Der Graf empfing ihn mit Artigkeit, weil er ihn für einen vornehmen Mann hielt. Als aber der Fremde sich zu erkennen gab, so erbleichte er und schwieg eine Zeit lang ganz still. Endlich sprach er, »du bist mein Pate, deshalb will ich Gnade für Recht ergehen lassen und nachsichtig mit dir verfahren. Weil du dich rühmst, ein Meisterdieb zu sein, so will ich deine Kunst auf die Probe stellen. Wenn du aber nicht bestehst, so musst du mit des Seilers Tochter Hochzeit halten, und das Gekrächze der Raben soll deine Musik dabei sein.« »Herr Graf«, antwortete der Meister, »denkt euch drei Stücke aus, so schwer ihr wollt, und wenn ich eure Aufgabe nicht löse, so tut mit mir, wie euch gefällt.« Der Graf sann einige Augenblicke nach, dann sprach er, »wohlan, zum ersten sollst du mir mein Leibpferd aus dem Stalle stehlen, zum andern sollst du mir und meiner Gemahlin, wenn wir eingeschlafen sind, das Betttuch unter dem Leib wegnehmen, ohne dass wir's merken, und dazu meiner Gemahlin den Trauring vom Finger. Zum dritten und letzten sollst du mir den Pfarrer und Küster aus der Kirche wegstehlen. Merke dir alles wohl, denn es geht dir an den Hals.« Der Meister begab sich in die zunächst liegende Stadt. Dort kaufte er einer alten Bauerfrau die Kleider ab und zog sie an. Dann färbte er sich das Gesicht braun und malte sich noch Runzeln hinein, so daß ihn kein Mensch wiedererkannt hätte. Endlich füllte er ein Fässchen mit altem Ungerwein, in welchem ein starker Schlaftrunk gemischt war. Das Fässchen legte er auf eine Kötze, die er auf den Rücken nahm und ging mit bedächtigen, schwankenden Schritten zu dem Schloss des Grafen. Es war schon dunkel, als er anlangte. Er setzte sich in den Hof auf einen Stein, fing an zu husten wie eine alte, brustkranke Frau und rieb die Hände, als wenn er fröre. Vor der Türe des Pferdestalls lagen Soldaten um ein Feuer. Einer von ihnen bemerkte die Frau und rief zu ihr: »Komm näher, altes Mütterchen, und wärme dich bei uns. Du hast doch kein Nachtlager und nimmst es an, wo du es findest.« Die Alte trippelte herbei, bat ihr, die Kötze vom Rücken zu heben, und setzte sich zu ihnen ans Feuer. »Was hast du denn da in deinen Fässchen, du alte Schachtel?« fragte einer. »Einen guten Schluck Wein«, antwortete sie. »Ich ernähre mich mit dem Handel. Für Geld und gute Worte gebe ich euch gerne ein Glas.« »Nur her damit«, sagte der Soldat, und als er ein Glas gekostet hatte, rief er: »Wenn der Wein gut ist, so trinke ich lieber ein Glas mehr.« Ließ sich nochmals einschenken, und die andern folgten seinem Beispiel. »Heda, Kameraden«, rief einer denen zu, die in dem Stall saßen, »hier ist ein Mütterchen, das hat Wein, der so alt ist wie sie selber. Nehmt euch einen Schluck, der wärmt euch den Magen noch besser als unser Feuer.« Die Alte trug ihr Fässchen in den Stall. Einer hatte sich auf das gesattete Leibpferd gesetzt, ein anderer hielt den Zaum in der Hand, ein dritter hatte den Schwanz gepackt. Sie schenkte ein, so viel verlangt ward, bis die Quelle versiegte. Nicht lange, so fiel dem einen der Zaum aus der Hand, er sank nieder und fing an zu schnarchen. Der andere ließ den Schwanz los, legte sich nieder und schnarchte noch lauter. Der, welcher im Sattel saß, blieb zwar sitzen, bog sich aber mit dem Kopf fast bis auf den Hals des Pferdes, schlief und blies mit dem Mund wie ein Schmiedebalg. Die Soldaten draußen waren schon längst eingeschlafen, lagen auf der Erde, regten sich nicht, als wären sie von Stein. Als der Meisterdieb sah, daß es ihm geglückt war, gab er dem einen statt des Zaums ein Seil in die Hand und den andern, der den Schwanz gehalten hatte, einen Strohwisch. Aber was sollte er mit dem, der auf dem Rücken des Pferdes saß, anfangen? Herunterwerfen wollte er ihn nicht, er hätte erwachen und ein Geschrei erheben können. Er wußte aber guten Rat, er schnallte die Sattelgurt auf, knüpfte ein paar Seile, die in Ringen an der Wand hingen, an den Sattel fest und zog den schlafenden Reiter mit dem Sattel in die Höhe, dann schlug er die Seile um den Pfosten und machte sie fest. Das Pferd hatte er bald von der Kette losgebunden, aber wenn er über das steinerne Pflaster des Hofs geritten wäre, so hätte man den Lärm im Schloss gehört. Er umwickelte ihm also zuvor die Hufen mit alten Lappen, führte es dann vorsichtig hinaus, schwang sich auf und jagte davon. Als der Tag angebrochen war, sprengte der Meister auf dem gestohlenen Pferd zu dem Schloss. Der Graf war eben aufgestanden und blickte aus dem Fenster. »Guten Morgen, Herr Graf«, rief er ihm zu, »hier ist das Pferd, das ich glücklich aus dem Stall geholt habe. Schaut nur, wie schön eure Soldaten da liegen und schlafen, und wenn ihr in den Stall gehen wollt, so werdet ihr sehen, wie bequem sich's eure Wächter gemacht haben.« Der Graf mußte lachen, dann sprach er: »Einmal ist dir's gelungen, aber das zweite Mal wird's nicht so glücklich ablaufen. Und ich warne dich, wenn du mir als Dieb begegnest, so behandle ich dich auch wie einen Dieb.« Als die Gräfin abends zu Bette gegangen war, schloss sie die Hand mit dem Trauring fest zu, und der Graf sagte: »Alle Türen sind verschlossen und verriegelt. Ich bleibe wach und will den Dieb erwarten. Steigt er aber zum Fenster ein, so schieße ich ihn nieder.« Der Meisterdieb aber ging in der Dunkelheit hinaus zu dem Galgen, schnitt einen armen Sünder, der da hing, von dem Strick ab und trug ihn auf dem Rücken nach dem Schloss. Dort stellte er eine Leiter an das Schlafgemach, setzte den Toten auf seine Schultern und fing an, hinaufzusteigen. Als er so hoch gekommen war, daß der Kopf des Toten in den Fenster erschien, drückte der Graf, der in seinem Bette lauerte, eine Pistole auf ihn los. Alsbald ließ der Meister den armen Sünder herabfallen, sprang selbst die Leiter herab und versteckte sich in eine Ecke. Die Nacht war von dem Mond so weit erhellt, daß der Meister deutlich sehen konnte, wie der Graf aus dem Fenster auf die Leiter stieg, herabkam und den Toten in den Garten trug. Dort fing er an, ein Loch zu graben, in das er ihn legen wollte. Jetzt, dachte der Dieb, ist der günstige Augenblick gekommen, schlich behende aus seinem Winkel und stieg die Leiter hinauf, geradezu ins Schlafgemach der Gräfin. »Liebe Frau«, fing er mit der Stimme des Grafen an, »der Dieb ist tot, aber er ist doch mein Pate und mehr ein Schelm als ein Bösewicht gewesen. Ich will ihm der öffentlichen Schande nicht preisgeben. Auch mit den armen Eltern habe ich Mitleid. Ich will ihn, bevor der Tag anbricht, selbst im Garten begraben, damit die Sache nicht ruchbar wird. Gib mir auch das Betttuch, so will ich die Leiche einhüllen und ihn wie einen Hund verscharren.« Die Gräfin gab ihm das Tuch. »Weißt du was?« sagte der Dieb weiter. »Ich habe eine Anwandlung von Großmut. Gib mir noch den Ring. Der Unglückliche hat sein Leben gewagt, so mag er ihn ins Grab mitnehmen.« Sie wollte dem Grafen nicht entgegen sein, und obgleich sie es ungern tat, so zog sie doch den Ring vom Finger und reichte ihn hin. Der Dieb machte sich mit beiden Stücken fort und kam glücklich nach Haus, bevor der Graf im Garten mit seiner Totengräberarbeit fertig war. Was zog der Graf für ein langes Gesicht, als am andern Morgen der Meister kam und ihm das Betttuch und den Ring brachte. »Kannst du hexen?« sagte er zu ihm. »Wer hat dich aus dem Grab geholt, in das ich selbst dich gelegt habe, und hat dich wieder lebendig gemacht?« »Mich habt ihr nicht begraben«, sagte der Dieb, »sondern den armen Sünder am Galgen«, und erzählte ausführlich, wie es zugegangen war, und der Graf mußte ihm zugestehen, daß er ein gescheiter und listiger Dieb wäre. »Aber noch bist du nicht zu Ende«, setzte er hinzu, »du hast noch die dritte Aufgabe zu lösen, und wenn dir das nicht gelingt, so hilft dir alles nichts.« Der Meister lächelte und gab keine Antwort. Als die Nacht eingebrochen war, kam er mit einem langen Sack auf dem Rücken, einem Bündel unter dem Arm und einer Laterne in der Hand zu der Dorfkirche gegangen. In dem Sack hatte er Krebse, in dem Bündel aber kurze Wachslichter. Er setzte sich auf den Gottesacker, holte einen Krebs heraus und klebte ihn ein Wachslichtchen auf den Rücken, dann zündete er das Lichtchen an, setzte den Krebs auf den Boden und ließ ihn kriechen. Er holte einen zweiten aus dem Sack, machte es mit diesem ebenso und fuhr fort, bis auch der letzte aus dem Sacke war. Hierauf zog er ein langes schwarzes Gewand an, das wie eine Mönchskutte aussah, und klebte sich einen grauen Bart an das Kinn. Als er endlich ganz unkenntlich war, nahm er den Sack, in dem die Krebse gewesen waren, ging in die Kirche und stieg auf die Kanzel. Die Turmuhr schlug eben 12. Als der letzte Schlag verklungen war, rief er mit lauter, grellender Stimme: »Hört an, ihr sündigen Menschen! Das Ende aller Dinge ist gekommen, der jüngste Tag ist nahe. Hört an, hört an! Wer mit mir in den Himmel will, der krieche in den Sack. Ich bin Petrus, der die Himmelstüre öffnet und schließt. Seht ihr, Draußen auf dem Gottesacker wandeln die Gestorbenen und sammeln ihre Gebeine zusammen. Kommt, kommt und kriecht in den Sack, die Welt geht unter. Das Geschrei erschallte durch das ganze Dorf. Der Pfarrer und der Küster, die zunächst an der Kirche wohnten, hatten es zuerst vernommen, und als sie die Lichter erblickten, die auf dem Gottesacker umherwandelten, merkten sie, daß etwas Ungewöhnliches vorging, und traten sie in die Kirche ein. Sie hörten der Predigt eine Weile zu, da stieß der Küster den Pfarrer an und sprach: »Es wäre nicht übel, wenn wir die Gelegenheit benutzten und zusammen vor dem Einbruch des jüngsten Tags auf eine leichte Art in den Himmel kämen.« »Freilich«, erwiderte der Pfarrer, »das sind auch meine Gedanken gewesen. Habt ihr Lust, so wollen wir uns auf den Weg machen.« »Ja«, antwortete der Pfarrer, »aber ihr, Herr Pfarrer, habt den Vortritt, ich folge nach.« Der Pfarrer schritt also vor und stieg auf die Kanzel, wo der Meister den Sack öffnete. Der Pfarrer kroch zuerst hinein, dann der Küster. Gleich band der Meister den Sack fest zu, packte ihn am Bausch und schleifte ihn die Kanzeltreppe hinab. So oft die Köpfe der beiden Toren auf die Stufen aufschlugen, rief er: »Jetzt geht es schon über die Berge!« Dann zog er sie auf gleiche Weise durch das Dorf, und wenn sie durch Pfützen kamen, rief er: »Jetzt geht es schon durch die nassen Wolken!« Und als er sie endlich die Schlosstreppe hinaufzog, so rief er: »Jetzt sind wir auf der Himmelstreppe und werden bald im Vorhof sein.« Als er oben angelangt war, schob er den Sack in den Taubenschlag, und als die Tauben flatterten, sagte er: »Hört ihr, wie die Engel sich freuen und mit den Fittichen schlagen?« Dann schob er den Riegel vor und ging fort. Am andern Morgen begab er sich zu dem Grafen und sagte ihm, daß er auch die dritte Aufgabe gelöst und den Pfarrer und Küster aus der Kirche weggeführt hatte. »Wo hast du sie gelassen?« fragte der Herr. »Sie liegen in einem Sack oben auf den Taubenschlag und bilden sich ein, sie wären im Himmel.« Der Graf stieg selbst hinauf und überzeugte sich, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Als er den Pfarrer und Küster aus dem Gefängnis befreit hatte, sprach er: »Du bist ein Erzdieb und hast deine Sache gewonnen. Für dieses Mal kommst du mit heiler Haut davon, aber mache, daß du aus meinem Land fortkommst, denn wenn du dich wieder darin betreten lässt, so kannst du auf deine Erhöhung am Galgen rechnen.« Der Erzdieb nahm Abschied von seinen Eltern, ging wieder in die weite Welt, und niemand hat wieder etwas von ihm gehört. Ende von »Der Meisterdieb«, aufgenommen von Martin Langer. Die Blumen der kleinen Ida von Hans Christian Andersen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Knubbel. Die Blumen der kleinen Ida. »Tausend noch einmal! Sind meine armen Blumen welk?« rief bestürzt die kleine Ida. »Gestern Abend waren sie noch so schön, und nun hängen sie alle vertrocknet die Köpfchen. Warum tun sie das?« fragte sie den Studenten, den sie sehr gern hatte, weil er schöne Geschichten wusste und drollige Bilder ausschnitt, Herzen mit kleinen Mädchen darin, welche tanzten, und große Schlösser, deren Türen sich öffnen ließen. »Ja, weißt du, was deinen Blumen fehlt?« sagte der Student. »Sie sind heute Nacht auf dem Balle gewesen, und deshalb lassen sie die Köpfe hängen.« »Aber die Blumen können ja nicht tanzen«, sagte die kleine Ida. »Oh ja«, sagte der Student, »sobald es dunkel wird und wir anderen schlafen, dann springen sie lustig umher. Fast jede Nacht haben sie Ball.« »Kann denn ein Kind mit auf den Ball kommen?« »Ja«, sagte der Student, »die kleinen niedlichen Gänseblümchen und Maiblümchen.« »Wo tanzen die schönen Blumen?« fragte die kleine Ida. »Bist du nicht öfters vor dem Tore bei dem großen Schlosse gewesen, wo der König im Sommer wohnt und der schöne Garten mit den vielen Blumen ist? Du hast ja die Schwäne gesehen, die auf dich zuschwimmen, wenn du ihnen Brotkrümchen geben willst. Dort findet wirklich Ball statt, das kannst du mir glauben. Erst gestern ging ich mit meiner Mutter draußen im Garten, sagte Ida, aber an allen Bäumen fehlen die Blätter und es waren gar keine Blumen mehr da. Wo sind sie? Im Sommer sah ich so viele. Die sind drinnen im Schlosse, sagte der Student. Du musst wissen, sobald der König und alle Hofleute wieder in die Stadt ziehen, dann laufen die Blumen sofort aus dem Garten auf das Schloss und sind lustig. Das solltest du einmal sehen. Die beiden reizendsten Rosen setzen sich auf den Thron und sind dann König und Königin. Die großen Hahnenkämme stellen sich alle an der Seite auf und stehen und verneigen sich. Das sind die Kammerjunker. Nun kommen die niedlichsten Blumen und dann ist da großer Ball. Die Veilchen stellen kleine Seekadetten vor. Sie tanzen mit Hyazinthen und Krokus, welche sie Fräulein anreden. Die Tulpen und Feuerlinien, das sind Matronen. Die passen auf, dass recht schön getanzt wird und alles fein ordentlich hergeht. Aber, fragte die kleine Ida, ist denn niemand da, der die Blumen dafür bestraft, dass sie in das Königs Schlosse tanzen? Es ist niemand da, der darüber etwas Genaues wüsste, sagte der Student. Mitunter kommt es nachts freilich der alte Schlossverwalter, der da draußen die Aufsicht zu führen hat. Sobald aber die Blumen sein großes Schlüsselbund rasseln hören, verhalten sie sich ganz still, verstecken sich hinter den langen Vorhängen und stecken die Köpfe hervor. Mein Geruch sagt es mir, es sind hier Blumen im Saale, sagt der alte Schlossverwalter, aber sehen kann er sie nicht. Das ist drollig, sagte die kleine Ida und klatschte in die Hände. Aber könnte ich denn die Blumen nicht auch sehen? Oh ja, sagte der Student, vergiss nur nicht, sobald du wieder hinauskommst, durch das Fenster zu schauen, dann siehst du sie sicher. Das tat ich heute, da lag eine lange Narzisse im Sofa und dehnte sich, das war eine Hofdame. Kommen auch die Blumen aus dem botanischen Garten da hinaus? Können sie den weiten Weg machen? Jawohl, sagte der Student, denn sobald sie wollen, können sie fliegen. Hast du nicht schon die herrlichen Schmetterlinge gesehen, die roten, gelben und weißen? Sie sehen fast wie Blumen aus und sind es auch gewesen. Sie sind vom Stängel hoch hinauf in die Luft gesprungen und haben dann mit ihren Blättern wie mit kleinen Flügeln geschlagen, und nun flogen sie. Da sie sich gut aufführten, durften sie auch am Tage fliegen, brauchten nicht wieder nach Hause zu kommen und still auf dem Stängel zu sitzen. Und so wurden diese Blätter schließlich wirklich Flügel. Das hast du ja selbst gesehen. Ach, wie drollig, sagte die kleine Ida und lachte. Wie kann man einem Kinde dergleichen vorreden, sagte der mürrische Kanzleirat, welcher zu Besuch gekommen war und im Sofa saß. Er konnte den Studenten gar nicht leiden und brummte stets, wenn er ihn die komischen Bilder ausschneiden sah. Aber der kleinen Ida kam es doch ganz lustig vor, was ihr der Student von ihren Blumen erzählt hatte, und sie dachte viel daran. Die Blumen ließen also die Köpfe hängen, weil sie vom nächtlichen Tanze müde waren. Sie waren gewiss krank. Im Puppenbette lag ihre Puppe Sophie und schlief. Aber die kleine Ida sagte zu ihr, »Du musst leider aufstehen, Sophie, und damit für lieb nehmen, heute Nacht im Schubfache zu liegen. Die armen Blumen sind krank, und da müssen sie in deinem Bette liegen. Vielleicht werden sie dann wieder frisch und wohl.« Damit nahm sie die Puppe heraus, die sehr ärgerlich aussah und kein einziges Wort sagte, denn es verdroß sie, dass sie nicht ihr Bett behalten durfte. Dann legte Ida die Blumen in das Puppenbett, zog die kleine Decke ganz über sie und sagte, sie sollten nun hübsch stille liegen. Sie würde ihnen dann Tee kochen, damit sie wieder wohl und frisch werden und morgen wieder aufstehen könnten. Die Vorhänge zog sie dicht um das kleine Bett, damit die Sonne ihnen nicht in die Augen scheinen sollte. Auch den ganzen Abend hindurch konnte sie sich nicht enthalten, an das zu denken, was ihr der Student erzählt hatte. Als sie nun selbst zu Bett sollte, huschte sie erst hinter die Gardinen vor dem Fenster, wo die prächtigen Blumen ihrer Mutter, Hyazinthen und Tulpen, standen, und flüsterte ihnen ganz leise zu, »Ich weiß es nun, ihr sollt heute Nacht auf den Ball.« Aber die Blumen taten, als verständen sie nichts und rührten kein Blatt. Allein die kleine Ida wusste doch, was sie wusste. Als sie nun zu Bett gegangen war, lag sie noch lange und dachte, wie hübsch es doch sein müsste, die herrlichen Blumen draußen auf dem Schlosse des Königs tanzen zu sehen. Ob meine Blumen wohl wirklich mit dabei gewesen sind? Dann aber fiel sie in Schlaf. In der Nacht erwachte sie wieder. Sie hatte von den Blumen und dem Studenten geträumt, den der Kanzleirat ausgezankt und dabei gesagt hatte, er wolle ihr bloß etwas weiß machen. In der Schlafkammer, wo Ida lag, war es ganz stille. Die Nachtlampe brannte auf dem Tisch, und ihr Vater und ihre Mutter schliefen. »Ob meine Blumen jetzt wohl in Sophiens Bett liegen?« sagte sie bei sich selbst. »Ich möchte es doch gar zu gern wissen.« Sie richtete sich ein wenig auf, und blickte nach der Türe. Sie war nur angelehnt, und drin lagen die Blumen und all ihr Spielzeug. Sie lauschte, und da war es ihr, als hörte sie drin in der Stube auf dem Klavier spielen, aber ganz leise und so hübsch, wie sie es nie zuvor gehört hatte. »Jetzt tanzen gewiss alle Blumen drin«, sagte sie. »Ach, wie gern möchte ich es doch sehen!« Aber sie durfte nicht aufstehen, weil sie sonst Vater und Mutter geweckt hätte. »Wenn sie doch nur hereinkommen wollten«, sagte sie. Aber die Blumen kamen nicht. Als nun die hübsche Musik immer weiter spielte, konnte sie es nicht länger mehr aushalten, denn es war zu herrlich. Unhörbar kletterte sie aus ihrem kleinen Bette, ging ganz leise nach der Türe und sah in die Stube hinein. Nein, war das drollig, was sie nun zu sehen bekam. Eine Nachtlampe brannte nicht darin, aber der Mond schien durch das Fenster mitten auf den Fußboden, so daß es fast taghell war. Alle Hyazinthen und Tulpen standen in zwei langen Reihen auf dem Boden, am Fenster waren keine mehr zu sehen, da standen die leeren Töpfe. Auf dem Boden tanzten die Blumen ganz niedlich umeinander herum, bildeten ordentliche Ketten und hielten einander an den langen grünen Blättern, wenn sie sich herumschwenkten. Am Klavier saß eine große Feuerlilie, welche die kleine Ida bestimmt im Sommer gesehen hatte, denn sie erinnerte sich noch ganz wohl, daß der Student gesagt hatte, »Seht nur, wie sie dem Fräulein Lena ähnelt.« Damals hatte Ida gelacht, aber jetzt sah sie, daß die lange gelbe Blume dem Fräulein glich. Niemand bemerkte die kleine Lauscherin. Nun sah sie einen großen blauen Krokus mitten auf den Tisch springen, auf dem das Spielzeug stand, direkt auf das Puppenbett zugehen und die Vorhänge auf die Seite schieben. Da lagen die kranken Blumen, aber sie richteten sich sofort empor und nickten den anderen auf dem Fußboden zu, daß auch sie mittanzen wollten. Der alte Herr auf dem Räucherkästchen, dem die Unterlippe abgebrochen war, stand auf und verneigte sich vor den hübschen Blumen. Sie sahen gar nicht mehr krank aus, hüpften unter die anderen hinunter und waren recht vergnügt. Horch, war es nicht, als ob etwas vom Tische herunterfiele? Ida schaute hin. Es war die Fastnachtsrute, welche heruntersprang. Sie schien ebenfalls mit zu den Blumen zu gehören. Sie war auch sehr niedlich, und oben in der Spitze saß eine kleine Wachspuppe, die einen eben genauso breiten Hut auf dem Kopfe hatte, wie ihn der Kanzleirat trug. Die Fastnachtsrute hüpfte auf ihren drei roten Stelzfüßen mitten unter die Blumen und stampfte, weil sie Masurka tanzte, laut den Boden. Den Tanz verstanden die anderen Blumen nicht, denn sie waren gar leicht und konnten nicht aufstampfen. Die Wachspuppe auf der Fastnachtsrute wurde plötzlich groß und lang, schwang sich hoch über die Papierblumen empor und rief ganz laut, »Wie kann man einem Kinde dergleichen vorreden? Das ist dummes Zeug!« Und da ähnelte die Wachspuppe dem Kanzleirate mit seinem breiten Hute auf das Täuschendste. Sie sah gerade ebenso gelb und brummig aus. Aber die Papierblumen schlugen ihn an die dünnen Beine, und da schrumpfte er wieder zusammen und wurde eine winzig kleine Wachspuppe. Das war ein komischer Anblick. Kleine Ida konnte sich des Lachens nicht enthalten. In demselben Augenblicke klopfte es ganz laut inwendig in dem Schubfache, wo Idas Puppe Sophie bei vielem anderem Spielzeug lag. Das Männchen auf dem Räucherkästchen lief bis an die Kante des Tisches, legte sich der Länge nach auf den Bauch und fing an, den Schubkasten ein wenig herauszuziehen. Da richtete sich Sophie empor und sah sich ganz verwundert um. »Hier ist ja Ball«, sagte sie. »Warum hat mir es denn niemand gesagt?« »Willst du mit mir tanzen?« fragte das Räuchermännchen. »Fürwahr, das stände mir gerade an, mit dir zu tanzen«, sagte sie und wandte ihm den Rücken. Hierauf setzte sie sich auf das Schubfach und dachte, es würde schon eine oder die andere Blume kommen und sie engagieren. Aber es kam keine. Nun hustete sie. Aber gleichwohl kam keine. Das Räuchermännchen tanzte ganz allein und gar nicht so übel. Da nun keine der Blumen Sophie zu sehen schien, ließ sie sich vom Schubfach gerade auf den Boden herabgleiten, so daß ein großer Lärm entstand. Alle Blumen umringten sie auch gleich und fragten, ob sie sich keinen Schaden getan hätte, und sie benahmen sich alle sehr zuvorkommend gegen sie, besonders die Blumen, die in ihrem Bette gelegen hatten. Aber sie hatte keinen Schaden genommen, und alle Blumen Idas dankten ihr für das prächtige Bett und bewiesen ihr große Zuneigung. Sie zogen sie mit sich bis mitten auf den Boden, wo der Mond schien, tanzten mit ihr, und alle anderen Blumen schlossen einen Kreis um sie. Nun war Sophie fröhlich und sagte, sie möchten getrost ihr Bett behalten, sie läge ebenso gern im Schubfache. Aber die Blumen sagten, »Empfange unseren besten Dank, allein wir können nicht mehr lange leben, morgen sind wir tot. Sage aber der kleinen Ida, sie möchte uns draußen im Garten, dort, wo der Kanarienvogel liegt, begraben. dann würden wir im Sommer noch weit schöner wieder aufblühen. »Nein, ihr dürft nicht sterben«, sagte Sophie und küsste dann die Blumen. In dem Augenblicke ging die Saaltüre auf, und eine große Menge prachtvoller Blumen tanzte herein. Ida konnte sich gar nicht denken, woher sie gekommen waren. Es waren gewiss die Blumen draußen vom Schlosse des Königs. An der Spitze gingen zwei herrliche Rosen und trugen kleine Goldkronen. Das waren ein König und eine Königin. Darauf folgten die niedlichsten Levkojen und Nelken, die nach allen Seiten hin grüßten. Sie hatten Musik mit sich. Große Mohnblüten und Päonien bliesen auf Erbsenschoten, so daß sie ganz rot im Gesicht waren. Die blauen Glockenblumen und die kleinen weißen Schneeglöckchen klingelten, als ob sie Schellen trügen. Das war eine komische Musik. Dann kamen gar viele andere Blumen und tanzten allesamt, die blauen Veilchen und die roten Tausendschön, die Gänseblümchen und Maiblümchen, und alle Blumen küssten einander, was sehr niedlich anzusehen war. Schließlich sagten die Blumen einander gute Nacht. Da schlich sich denn auch die kleine Ida in ihr Bett, wo sie von allem, was sie gesehen hatte, träumte. Als sie am nächsten Morgen aufstand, ging sie sogleich zu dem kleinen Tische, um zu sehen, ob die Blumen noch dort wären. Sie zog den Vorhang vor dem kleinen Bett zur Seite. Ja, da lagen sie sämtlich, aber sie waren ganz welk, weit mehr als gestern. Sophie lag im Schubfache, wohin Ida sie gelegt hatte. Sie sah sehr schläfrig aus. »Kannst du dich auf das besinnen, was du mir sagen solltest?« fragte die kleine Ida. Allein Sophie machte ein dummes Gesicht und sagte auch nicht ein einziges Wort. »Du bist gar nicht artig«, sagte Ida, »und doch tanzten sie sämtlich mit dir.« Da nahm sie ein Papierschächtelchen, das mit niedlichen Vögeln bemalt war, öffnete es und legte die toten Blumen hinein. »Das soll euer hübscher Sarg sein«, sagte sie, »und später, wenn Jonas und Adolf kommen, da sollen sie bei dem Begräbnisse draußen im Garten mit zugegen sein, damit ihr im Sommer wieder wachsen könnt und noch weit schöner werdet.« Jonas und Adolf waren zwei frische Knaben und Spielgenossen von Ida. Ihr Vater hatte jedem von ihnen eine neue Armbrust geschenkt, die sie bei sich hatten, um sie Ida zu zeigen. Sie erzählte ihnen von den armen Blumen, die gestorben waren, und dann durften sie dieselben begraben. Beide gingen mit ihrer Armbrust auf den Schultern voran. Die kleine Ida folgte ihnen mit den toten Blumen in der niedlichen Schachtel. Draußen im Garten gruben die Kinder ein kleines Grab. Ida setzte die Blumen, nachdem sie dieselben noch einmal geküsst hatte, mit der Schachtel in die Erde. Adolf und Jonas schossen mit der Armbrust über das Grab, denn sie hatten weder Flinten noch Kanonen. Ende von »Die Blumen der kleinen Ida« Arme Seelen von Fritz von Ostini. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Arme Seelen von Fritz von Ostini. Der liebe Gott im Himmel machte vor der Tafel seine gewohnte Runde und hatte für jede der neu angekommenen Seelen ein gutes Wort. Und huldvoll nahm er die Gaben entgegen, die sie von der Erde mitgebracht. Dichter legten ihm ihre Werke zu Füßen, Helden ihren Lorbeer, Menschenfreunde den Segen der Armen, Mütter die Liebe ihrer Kinder. Er nahm alles freundlich an und nickte dazu. Und ein Cherub war neben ihm, der trug's auf goldenem Teller weg in die Schatzkammer des Himmels. Und die Seelen waren glücklich. Da kam das dumme kleine graue Seelchen dran. Das hatte in der Hand nichts als sein Herz. Ein funkelnagelneues, noch unbenutztes Herz. »Was hast du denn da?« fragte der liebe Gott. »Mein Herz«, sagte das dumme graue Seelchen. »Das sieht ja aus wie aus dem Ei. Es kann ja kaum noch ordentlich geschlagen haben.« »Als es zu schlagen anfangen wollte, lieber Gott, da ließ ich die Welt mit ihren Freuden und Gefahren hinter mir und flüchtete hinter hohe Klostermauern, über die ich nie wieder hinaussah und hinauskam. So habe ich das Herz rein und gut erhalten, dir zu ehren. Und da ist es nun.« Das dumme Seelchen machte einen Knicks, der ein wenig linkisch war, und ein Gesicht, welches vor Stolz strahlte, wie das Gesicht eines Kindes, das einen Kuss bekommen soll von der Mutter fürs Bravsein. Dachte doch gar nicht anders, das Seelchen, als dass der Herrgott vor Bewunderung außer sich sein und ihm einen Ehrenplatz anweisen und ein paar extra schöne Cherubflügel schenken werde. Aber es kam anders. Der liebe Gott machte ein so böses Gesicht, als er nur konnte, und gab das Herz dem grauen Seelchen zurück. »Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll«, sagte er. Mit blutrotem Kopfe schlich jenes in eine Ecke und konnte sich vor weh gar nicht fassen, dass der liebe Gott sein Herz verschmäht. Der Zerkle dauerte fort, und der liebe Gott empfing in Huld seine Gaben weiter. Auch Herzen waren darunter, zerrissene und zertretene, durchbohrte und beschmutzte Menschenherzen. Keins davon war so blank und rein wie jenes, das der Herr so streng zurückgewiesen. Und doch nahm er alle die Herzen an. Immer bitterlicher weinte die arme, getäuschte Seele. Inzwischen war die Kur zu Ende und man setzte sich zu Tisch, an eine glänzende Tafel, voll Pracht und Herrlichkeit und guter Sachen. Alle schritten zur Tafel hin, nur die kleine graue Seele stand noch schluchzend in der Ecke. »Du«, rief der liebe Gott, zitternd kam's heran. Und als der Schöpfer in des dummen Dings verweinte Augen sah, wurde seine Stimme sanft. »Schau, schau«, sagte er, »wie das beleidigt tut, weil ich sein albernes Herzlein nicht angenommen. Gell, das tut weh, wenn einem solch ein gut gemeintes Präsent zurückgewiesen wird. Und nun denk einmal, da hab ich dir eine Welt geschenkt, mein bestes Stück Arbeit, so groß und herrlich und bunt, dass meinen Engeln selber die Augen glänzen, wenn sie hinunterschauen. Und du hast sie dir nicht einmal angesehen, diese Welt. Und ich habe dir ein Leben geschenkt, das wie ein Garten voll Duft und Blüten in Süßigkeit vor dir lag. Und du hast es verschmäht, dies Leben, und hast deine Tage hinter öden Mauern verdämmert. Ich habe geglaubt, dass es dir Freude macht«, schluchzte das dumme kleine Seelchen. »Da musst du mich für einen kuriosen Herrn halten, du törichtes Wesen. Aber ich will gnädig sein und dir verzeihen. Setze dich dort unten hin an die Tafel der himmlischen Freuden und lass dir's schmecken. Und sieh vor allem, dass du rote Backen kriegst. Du siehst ja aus wie die teure Zeit.« Das kleine Seelchen küsste dem Herrn die Hand und schluckte die letzten Tränen hinunter. Dann schlich es an seinen Platz. Die anderen waren schon beim Fisch, aber die Mutter Gottes winkte einem Engel, damit das arme Seelchen noch gute, heiße Suppe bekäme. Und es tauchte den goldenen Löffel tief hinein. Es war Gerichtstag drüben in der Ewigkeit. Die Seele eines furchtbaren Verbrechers wurde vor die Richter geführt, eines Frevlers, vor dem ein Land gezittert hatte, eines Verworfenen, dem nichts heilig war, der Böses getan, ohne Maß, um des Bösen willen. Asrael, der düstere Engel, hatte das Amt der Anklage. Tat um Tat des Unseligen ward ans Licht gezogen. Zoll um Zoll senkte sich die Schale seiner Schuld. Und die Schale der Gnade blieb leer. Keine gute Tat, kein reines Empfinden, keine Spur eines Verlangens nach dem Bessern konnte aufgewiesen werden zu seinen Gunsten. Der schimmernde Cherub, den der Herr betraut hatte, den Anklagen Asraels entgegenzutreten, verstummte allgemach. Er fand nichts, was die Sünden des Fürchterlichen entschuldigte. Und finster und verstockt blieb dieser auch hier, gleichgültig, was kommen möge. Tat um Tat häufte der Ankläger auf sein Haupt. Zoll um Zoll sank die Schale, in welcher sich der Fluch von Tausenden anhäufte. Über des friedlichen Cherubs Wangen rannen die Tränen des Mitleids. Der Verworfene sah ihn verwundert an. »Ich weine um deine Seele«, sagte der Engel. »Um mich?« »Ja, um dich, Unglücklicher. Du bist der Erste, der das tut. Hat nie auf Erden wegen deiner Taten ein Mensch geweint, der dich liebte?« »Mich hat nie einer geliebt. Deine Mutter. Ich habe nie eine Mutter gesehen. Dein Liebchen. Pfui, über ein Weib, das mich hätte lieben können. Nein, mir ward nie Liebe, nie Glück zuteil. Ich war ein Ausgestoßener, bevor ich wusste, dass es Gut und Böse gibt. Und draußen, außerhalb der Liebe, da fand ich nur das Böse. Das war mein Reich. Und nun macht ein Ende und schickt mich zu denen, die ewig meinesgleichen sind.« Trotzig wandte er sich. Aber sein Engel weinte laut. Er stand neben der Waage des Gerichtes, und die Tränen des Engels fielen in die Schale der Gnade. Zoll um Zoll hob sich die Schale der Schuld. »Asrael«, rief Gott der Herr von seinem Throne. »Hast du gehört, Asrael? Den Menschen hier hat nie ein Mensch geliebt. Was ändert das an dem Bösen, das er getan? Wie kann ein Mensch gut sein ohne die Liebe?« Zoll um Zoll hob sich die Schale. In der Brust des finsteren Mannes tobte etwas mit furchtbarer Gewalt. Ein Stöhnen rang sich los. Da drang es auch aus seinen Augen. Sein Engel zog ihn an sich und sie standen Wang an Wange. Ihre Tränen rannen zusammen und die Schale der Gnade füllte sich. Nun schwebten die beiden Schalen in einer Höhe. Es ward Stille im Saal. Da stand die heilige Maria auf von ihrem Sitz und nahm ein Röslein von ihrer Brust und warf es in die Schale der Gnade. Zoll um Zoll sank die Schale mit dem kristallenen Nass, in dem die Rose schwamm. »War's recht so?« fragte die heilige Frau den Herrgott. Freundlich nickte der. Ein Singen und Klingen erhob sich von Harfen und Engelsstimmen. Ein Glanz und Schimmer blinkte durch den Raum, ein Duften und Blühen war. Des Himmels ganze Herrlichkeit tat sich auf. Geht hin und lehrt den Armen die Freude kennen, dann wird er werden wie ihr, sagte der liebe Gott. Der liebe Gott. Einmal kam eine kleine Mädelseele in den Himmel, die sah wunderlich aus, so wunderlich, dass ich keins so recht vorstellen konnte, wie sie hereingekommen. Petrus, der Pförtner, hatte wohl wieder mal die Brille verlegt und nicht scharf genug zugeschaut. Sonst hätte er doch sehen müssen, dass die Neuangekommene gar kein himmlisches Benehmen hatte. Recht bescheiden trippelte sie zwar daher, aber die Augen warf sie nach allen Seiten und hatte ein gewaltig sündhaftes Lächeln dabei und den Saum ihres armseligen Sterbehemdleins hob sie um eine Handbreit höher, als sich schickte. Ein bisschen Schminke war auch noch vom Erdenleben her auf ihren Wangen geblieben und ein dicker schwarzer Strich unter jedem Auge. Die Seligen blieben stehen und sahen sie an. Einige verwundert, andere runzelten die Brauen. Sie machte Aufsehen. Und das gefiel ihr, das hatte sie immer gern gehabt. Den Himmlischen gefiel es aber weniger und ein Murmeln ging durch ihre Reihen. Zuletzt trat ein Engel an sie heran mit einem ganz ernsten Gesicht, berührte ihre Schulter und winkte ihr. Sie schrak zusammen und folgte, hastig und ungeschickt. »O je, o je«, jammerte sie unterwegs, »nun jagen sie mich wieder raus aus dem Himmel und es hat mir so gut gefallen hier.« »Warte ab«, sagte der Engel, »und jammere nicht. An diese Töne ist man hier nicht gewöhnt.« »Ich bin ja schon ganz still«, wimmerte die arme Seele. Da standen sie vor Gottes Thron. »Wie kommst du in den Himmel?« fragte der Herr. Nicht, weil er es nicht wusste, natürlich, sondern weil er die Antwort hören wollte. Vor Schrecken konnte das Dirnlein kaum reden. Sie stotterte, »Die Tür, ich weiß ja, es war eine Frechheit. Ich bin ja immer frech gewesen. Die Tür war offen. Da versuchte ich's. Ach du lieber Herrgott, sei mir nicht böse. Ich geh gleich wieder.« »Wohin?« »Oh, du mein, halt ins Fegefeuer, wenn du mich nicht an einen anderen Ort schickst.« Sie fing an zu schluchzen. »Weißt du dir keinen Fürsprecher im Himmel?« fragte der Herrgott. Sie besann sich und schüttelte traurig den Kopf. »Ach nein, weißt du, lieber Gott, mit dem Beten zu den Heiligen ist ja bei mir nie recht viel los gewesen. Ich war sehr schlecht, ganz schlecht war ich und ganz früh schon. Ich hätte mich geschämt, einen Heiligen anzusprechen, so wie ich war. Und einen Schutzpatron haben wir ja auch nicht, wir schlechten Mädels. Wer täte sich auch abgeben mit uns? Fiel dir gar niemand ein, an den du dich hättest wenden können in der Not deiner Sünde?« Die arme Seele errötete ein wenig und ein ganz leises, leises Lächeln ging ihr über die bleichen Lippen. Dann schüttelte sie wieder den Kopf. »Nun?« »Ach, es wäre mir wohl jemand eingefallen, eine vornehme Heilige sogar, aber es wäre doch zu unverschämt, sie und ich, ach nein!« »Das sähe ja aus, als hielte ich sie für meinesgleichen, und sie käme schön in Verlegenheit. Das möchte ich schon gar nicht. Nenne sie nur.« »Nein, das tue ich nicht.« »Sag mir den Namen ins Ohr.« »Nein, oh nein, lieber Gott, da fielen dir am Ende alte Geschichten wieder ein, die du schon lange vergessen hast. Ich war immer ordentlich stolz darauf, dass sie eine Heilige geworden ist. Ich möchte ihr wirklich meine Bekanntschaft nicht zumuten.« »Meinst du mich?« fragte eine glockenhelle, volltönige Stimme. Erschreckt sah das Weiblein auf. Nahe am Thron des Höchsten stand eine Frau im blauen Mantel, der das goldene Haar bis weit über die Hüften herunterfloss. Sie hatte wundervolle große Augen, aus denen unendliche Liebe glänzte, und ein holdes, ein wenig blasses Gesicht. Das ward jetzt aber rot, als alle sie ansahen, der Herr und die Heiligen, die Engel und die Seligen. Ein kleiner Seraph hinter der armen Sünderin flüsterte, »Das ist die heilige Magdalena!« »Ach, wie werd ich sowas meinen? So frech bin ich doch gar nicht und so garstig!« stammelte jene, antwortend auf die Frage der Heiligen im blauen Mantel. Die aber kniete nieder vor dem Herrn und barg ihr Haupt und flüsterte, »Ich war wie sie.« Des allmächtigen Hand glitt über ihr seidenes Haar. Sie war ihm der Liebsten eine unter den Töchtern des Himmels, und er sagte gütig, »Nimm dich ihrer an.« Da trat Magdalena auf die Seele der Sünderin zu, nahm sie bei der Hand und führte die Zitternde fort, einem stillen Winkel des Himmels zu. Demütig trippelte diese an ihrer Seite und fragte, »Muss ich ins Fegfeuer oder gar...« Aber Frau Magdalena trat mit ihr an eine große weiße Wolke hin, zupfte ein paar Flocken heraus und wischte ihr die Schminke vom Gesicht. Und dann gab sie ihr ein reines weißes Faltengewand aus weicher Seide und hieß sie's anlegen statt des Sterbenhemdleins aus Glanzlein. Und dann küsste sie ihren Schützling auf die Stirn. Über die aber kam ein seltsamer Glanz und eine heitere Ruhe. Die Seele des Dirnleins war jetzt ganz wie die anderen Seelen im Himmel. Sie war von allen Erdenschlacken reingebrannt im Feuer der Liebe. Das Fegefeuer brauchte man gar nicht dazu. Ende von Arme Seelen. Der Mond von den Gebrüder Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Mai. Der Mond von den Gebrüder Grimm. Vor Zeiten gab es ein Land, wo die Nacht immer dunkel und der Himmel wie ein schwarzes Tuch darüber gebreitet war. Denn es ging dort niemals der Mond auf und kein Stern blinkte in der Finsternis. Bei Erschaffung der Welt hatte das nächtliche Licht ausgereicht. Aus diesem Land gingen einmal vier Burschen auf die Wanderschaft und gelangten in ein anderes Reich, wo abends, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, auf einem Eichbaum eine leuchtende Kugel stand, die weit und breit ein sanftes Licht ausgoss. Man konnte dabei alles wohl sehen und unterscheiden, wenn es auch nicht so glänzend wie die Sonne war. Die Wanderer standen still und fragten einen Bauern, der da mit seinem Wagen vorbeifuhr, was das für ein Licht sei. »Das ist der Mond«, antwortete dieser. »Unser Schultheiß hat ihn für 3 Taler gekauft und an den Eichbaum befestigt. Er muss täglich Öl aufgießen und ihn rein erhalten, damit er immer hell brennt. Dafür erhält er von uns wöchentlich 1 Taler.« Als der Bauer weggefahren war, sagte der eine von ihnen, »Diese Lampe könnten wir gebrauchen. Wir haben daheim einen Eichbaum, der ebenso groß ist. Daran können wir sie hängen. Was für eine Freude, wenn wir nachts nicht in der Finsternis herumtappen.« »Wisst ihr was?« sprach der zweite. »Wir wollen Wagen und Pferde holen und den Mond wegführen. Sie können hier einen anderen kaufen.« »Ich kann gut klettern«, sprach der dritte. »Ich will ihn schon herunterholen.« Der vierte brachte einen Wagen mit Pferden herbei, und der dritte stieg auf den Baum hinauf, bohrte ein Loch in den Mond, zog ein Seil hindurch und ließ ihn herab. Als die glänzende Kugel auf dem Wagen lag, deckten sie ein Tuch darüber, damit niemand den Raub bemerken sollte. Sie brachten ihn glücklich in ihr Land und stellten ihn auf eine hohe Eiche. Alte und Junge freuten sich, als die neue Lampe ihr Licht über alle Felder leuchten ließ und Stuben und Kammern damit erfüllte. Die Zwerge kamen aus den Felsenhöhlen hervor, und die kleinen Wichtelmänner tanzten in ihren roten Röckchen auf den Wiesen den Ringeltanz. Die 4 versorgten den Mond mit Öl, putzten den Docht und erhielten wöchentlich ihre Taler. Aber sie wurden alte Greise, und als der eine erkrankte und seinen Tod voraussah, verordnete er, dass der 4. Teil des Mondes als sein Eigentum ihm mit in das Grab sollte gegeben werden. Als er gestorben war,